Kundgabe 3634. Empfangen durch Bertha Dudde am 23.12.1945. Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Vernehmet die Stimme des Geistes. Jeder Mensch soll sich selbst so gestalten, dass der Vater in ihm Wohnung nehmen kann. Also er selbst soll Haus Gottes werden, in dem der Vater wirken kann. Ihr alle traget den göttlichen Geistesfunken in euch, der also mein Anteil ist, und also schlummere ich in euch, wartend der Erweckung durch euch selbst, durch Liebeswirken und innige Verbundenheit mit mir. Solange ihr aber untätig bleibt, werdet ihr auch nichts spüren von meiner Gegenwart, wenngleich der Geistesfunke in euch ruht. Ich kann erst wirksam werden, so ihr selbst euch gestaltet zur Aufnahme meiner selbst. Dann erst bin ich in meinem Hause tätig. Dann kann ich Wohnung bei euch nehmen und euch unterweisen, der vollsten Wahrheit gemäß. Dann bin ich in dem, was meines Vaters ist. Dann ist die Weisheit, wo die Liebe ist. Dann seid ihr selbst zum Haus Gottes geworden, das das Heiligste birgt, das Gott selbst sich zum Wohnsitz nimmt. Ich bin bei euch, und nimmermehr werdet ihr allein wandeln auf Erden, sondern stets und ständig meine Gegenwart spüren, von meinem Geist durchflutet sein, der euch einführt in alle Wahrheit, der euch lehret, gleich wie ich gelehret habe in dem, was meines Vaters ist. Denn ich, als zur Weisheit geworden durch die Liebe, musste auf Erden unentwegt wirken, Liebe und Weisheit austeilend. Ich musste geben den Mitmenschen, was ich selbst empfangen hatte, weil ich ihnen helfen wollte, selig zu werden. Und also musste ich sein in dem, was meines Vaters ist, wo ich sein Wort verkünden konnte, wo sich die Menschen versammelten, um sein Wort zu hören. Und so nach wird immer dort das Haus Gottes sein, wo sein Wort gelehret wird, wo es von außen den Menschen geboten wird oder von innen vernommen wird, wo immer der Vater wirken kann, das heißt, wo durch die Liebe Menschen aufnahmefähig sind für die Weisheit aus mir. Denn immer will ich in meinem Hause tätig sein, und mein Haus sind die Herzen der Menschen, die mich aufnehmen wollen und sich also zur Liebe gestalten, so dass ich selbst, als die ewige Liebe, mich mit ihnen verbinden kann. Überall ist mein Haus, wo mein Geist wirksam werden kann. Ohne Wirken meines Geistes aber weilet ihr in leeren Hallen, und so ihr gleich euch einen Ort erwählet, da ihr mich zu finden glaubt. Ich kann nur dort sein, wo mein Vater ist, und mein Wort kann nur in seiner Tiefe vernommen werden, wo die Liebe ist. Ich selbst aber bin das Wort, und so ihr mich vernehmen wollet, müsset ihr eure Herzen aufnahmefähig gestalten. Ihr müsset euch zur Liebe wandeln und mir nun die Türen öffnen, so dass ich in eure Herzen einziehen kann. Und euer Herz wird mein Wohnhaus sein, wo immer ihr auch weilet. Amen.